Hallo Leute! Und wieder mal gibt es was Neues aus der Eiszeit zu berichten. Oh, ich weiß nicht, aber an diese Kälte werde ich mich wohl nie gewöhnen. Aber hoppla, was ist denn das? Oh, hier stimmt doch was nicht. Die ganze Erde bebt ja, und wie? Die Gletscher spalten sich und in der Erde entstehen riesige Risse. Oh, ich verschwinde mal auf die andere Seite des Gebirges. Hey, da sind ja die Mammuts Manny und Ellie. Oh, ich glaube, Manny hat das Beben auch mitbekommen. Was war das? Ellie, hast du das auch gehört? Hab ich, aber was es auch ist, es ist meilenweit weg. Peaches, geht's dir gut? Wo steckt sie? Kein Teenager steht so früh auf. Wow, ganz ruhig, Aufseher. Sie sitzt ja nicht im Knast. Manny stapft zu den beiden Opossums Crash und Eddie. Die zwei hängen wie so oft an einem Ast und schnarchen vor sich hin. Ha, mit einem kräftigen Rüsselklatscher weckt Manny die beiden. Ich dachte, ihr wolltet verantwortungsbewusster Onkel sein. Was? Ich habe nicht gesehen, dass sie sich vor 15, 20 Minuten weggeschlichen hat. Oder dass sie mit Louis zum Wasserfall gegangen ist. Zum Wasserfall? Wo die Halbstarken rumhängen? Beruhige dich, die Kinder treffen sich da nur. Von wegen, das ist ein richtiger Einsteigertreff. Erst die Wasserfälle, dann ein Rüsselpiercing und ehe man sich's versieht, ist sie der reinste Waldbären-Junkie. Manny, du übertreibst maßlos. Sie wird nicht immer dein kleines Mädchen bleiben. Ich weiß. Und genau das beunruhigt mich. Das muss es doch gar nicht. Peaches zieht nur mit Maulwurfratte Louis etwas durch den Urwald. Komm schon! Woohoo! Louis! Kannst du nicht mal den Kopf aus dem Boden strecken und ein bisschen Spaß haben? Oh! Ich bin eine Maulwurfratte. Mein Kopf soll immer unter der Erde sein. Und es ist kein Spaß für mich, mein Leben zu riskieren, nur damit du dich mit einem süßen Mammut treffen kannst. Ethan ist nicht süß. Er ist heiß. Außerdem kannst du nicht dein ganzes Leben lang immer nur auf Nummer sicher gehen. Also ich würd's tun. Dad? Es gibt keinen Grund, gleich auszurasten. Du weißt, was ich davon halte, wenn du an den Wasserfällen rumturnst. Vor allem allein. Siehe, ist nicht allein. Du zählst nicht, Würstchen. Ja. Na klar, immer rauf auf die Kleinen. Vielen Dank. Komm schon, junge Lady. Ab nach Hause, wo ich dich im Auge behalten kann. Also soll ich dann einfach hier warten, oder? Ah, oben am Gebirgskamm sehe ich ja noch einen alten Bekannten. Diego, den Säbelzahntiger. Uiuiui, er hat noch ein paar graue Haare dazu bekommen. Er steht mit aufgestellten Nackenhaaren auf einem Felsvorsprung und schaut ins Tal hinunter. Aha, sieht so aus, als ob er gerade aus der Erdbebenzone kommt. Ja, mir machst du keine Angst, Mutter Natur. Mit mir kann man nicht Schlitten fahren, dazu bin ich eine Spur zu alt. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Hinter ihm taucht Sids Faultierfamilie auf. Sie sitzen auf einem halben Baumstamm, den sie als Schlitten entfremdet haben, und sausen ins Tal hinab. Und weil der alte Diego mitten im Weg steht, nehmen sie ihn gleich unfreiwillig mit. Ich glaube, wir sind gleich da! Das will ich hoffen! Ich kann mich nicht mehr lenken! Hat einer von euch Crashes gesehen? Sie muss gefüttert werden! Mom! Oma faselt schon wieder von ihrem toten Haustier! Schön, so ein Familienausflug. Peaches und Manny führen unterdessen ein kleines Streitgespräch, was die Geschlechter angeht. Sie kann ihren Dad einfach nicht verstehen. Okay, und wann genau darf ich mich bitte mit Jungs treffen? Wenn ich tot bin. Plus 3 Tage, um sicher zu sein, dass ich auch wirklich tot bin. In diesem Moment saust der Baumstammschlitten auf die Mammuts zu und kommt kurz vor ihnen zum Stehen. Onkel Fungus wird herausgeschleudert und landet auf Mannys Rüssel. Manny! Hast du dir wehgetan? Runter von meinem Gesicht! Diego, von der unfreiwilligen Schlittenfahrt übelster Laune, knöpft sich den Onkel vor. Sehr lustig. So, wen von euch fress ich als erstes? Au! Nein! Ah, da ist ja auch Sid. Er traut seinen Augen nicht, als er seine ganze Familie vor sich sieht. Onkel Fungus, bist du wirklich? Hey, Entschuldigung. Mom, Dad! Marshall! Oh, meine ganze Familie! Siehst du, er umarmt seine Eltern heute noch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein kleines Baby jemals wiedersehe. Wir haben dich überall gesucht. Ach, wirklich? Ich hab's gewusst, tief im Herzen wusste ich, dass ihr mich nicht ausgesetzt habt. Oh, das ist nicht ganz richtig. Und wie wir dich ausgesetzt haben. Aber wir haben dich immer vermisst. Stimmt's? Oh, ja. Und wir wussten, Sid will sicher seine arme, liebe Oma noch mal sehen, bevor ihre Zeit um ist. Ich werde euch alle überleben und auf euren Gräbern tanzen. So gebrechlich. Und sie kann's kaum erwarten, Zeit mit dir zu verbringen, Sid. Zeig ihr doch mal deine Höhle, Sie könnte ein Nickerchen vertragen. Mann, ich hab dir so viel zu erzählen. Es ist viel passiert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Interessiert mich nicht. Kaum ist Sid mit Oma außer Sichtweite, springt der Rest der Familie wieder auf den Schlitten. Hier sind die Wegklappseite, los! Nix die weg! Moment mal, ihr könnt doch nicht einfach abhauen. Sid wäre am Boden zerstört. Oh. Sorry, Kleiner, aber zu Hause geht alles rund und drüber. Wir müssen jetzt weiter und Oma ist nur eine Belastung. Man sieht sie. Oder vorwärts, hier! Und wart die anderen, sie haut gern mal ab! Und weg sind sie. Unglaublich. Lassen Sid und Oma einfach allein. Na, das erklärt so einiges, was Sid angeht. Mom, Dad, habt ihr Omas Gebiss gesehen? Sie kann's nirgendwo finden. Hey, kannst du den mal für mich vorkauen? Hm? Leute, wo sind denn alle hin? Ich mach das. Sid? Deine Familie wurde von einem Asteroiden ausgelöscht. Was? Was Diego eigentlich sagen wollte, ist, sie sind weg. Sie haben dich nur gesucht, damit du dich um Oma kümmerst. Ach komm schon, wie krank muss eine Familie sein, die einem ihre alte Oma aufheizt? Das ist doch verrückt. Das ist genau meine Familie. Na, immerhin hast du doch deine Oma. Stimmt's, Kumpel? Ja, Oma. Oma? Oma! Wow, für so ein altes Mädchen ist sie ganz schön flink. Also, ich hab sie auch nicht weggehen sehen. Ein ganz schön schnelles Kaliber für ihr Alter. Na denn, sucht mal schön. Komm, wir finden dich ja da. Wird's bald? Ja, wo ist denn die Oma, Oma, Oma? Ich habe Dörrpflaumen für dich, die du so gerne magst. Peaches und Louis haben sich heimlich verdrückt. Allerdings hat Louis schon ein schlechtes Gewissen, besonders wenn er an Mannys Wutausbrüche denkt. Was ist, wenn dein Dad dahinter kommt? Ich bin nicht so tough, wie ich aussehe. Warte, psst. Hörst du das? Ja, ich höre das auch. Ah, das ist eine Gruppe Mammutinis, die sich unten im Tal amüsieren. Peaches schaut von einer Klippe hinunter. Sie ist neugierig, wer alles dabei ist. Oh, sieh mal, da ist Ethan. Ja, Ethan! Du hast es drauf. Oh, das ist nett von euch. Jung Mammut Ethan wird von den Mädels ganz schön angehimmelt. Aber Peaches würde auf so ein Möchtegern-Macho niemals reinfallen. Ist er nicht perfekt? Perfekt? Naja, weißt du, das ist so ein starkes Wort. Ganz okay vielleicht. Also da muss ich Louis wirklich recht geben. Oh, da kommen ja Eddie und Crash. Wen stalken wir? Ist das Ethan? Ich wette, es ist Ethan. Oh, hey, was denn? Was macht ihr denn hier? Manni hat gesagt, wir sollen ein Auge auf dich werfen. Aber wir sollen uns nicht sehen lassen. Unter gar keinen Umständen. Okay, dann mal ran an den Mann. Sehe ich gut aus? Louis? Gut, das beschreibt es nicht mal annähernd. Oh, Louis, du bist der beste Freund aller Zeiten. So bin ich. Hi, Ethan. Ich heiße Peaches. Wie heißt du? Oh, was red ich da bloß? Okay, nur keine Panik. Sei bitte cool. Ups. Da rutscht sie aus und saust auf ihren Hintern den Gletscher hinunter. Sie landet auf Ethan, wobei sich ihre Rüssel fast ineinander verknotet haben. Die anderen Mädels sehen in diesem akrobatischen Akt nur eine billige Anmache. Oh. Eklig. Das ist die Durchgeknallte, die immer mit den Opossums abhängt. Oh. Was war denn das gerade? Oh nein, Ethan, es tut mir hier so leid, ich... Wow, von nahem sieht er ja noch besser aus, Hammer. Ich meine... Oh, hast du eine Zwillingsschwester? Oh oh, Mannys Rüssel hatte einen guten Riecher und ihn hierher geführt. Nun steht er in seiner vollen, beeindruckenden Größe vor den beiden überraschten Teenies. Schnell versuchen sie auseinanderzukommen. Störe ich rein zufällig? Dad! Oh Mann, okay. Darf ich mal kurz umwarten? Geh einfach einen Schritt zurück. Noch mehr. Hey, du da! Rüssel weg von meiner Tochter! Daddy, es ist nicht. Und du! Du hast Hausarrest! Ich hab doch gar Hausarrest! Loser-Alarm! Autsch, das ist ihr Alter! Echt jetzt? Mega peinlich! Mhm. Der totale Freak! Peaches! Lauf nicht weg, lass uns darüber reden! Wie konntest du mich vor all meinen Freunden so blamieren? Wie oft habe ich dir gesagt, dass du da nicht hin darfst? Doch, du kannst mich nicht ständig kontrollieren. Ich versuche nur, dich zu beschützen. Das machen Väter nun mal. Weißt du, ich wünschte, du wärst nicht mein Vater. Aua, das hat gesessen. Ellie versucht, die Situation zu entspannen. Sie ist nur ein bisschen aufgebracht, Schatz. Peaches, das ist doch kein Weltuntergang. Oh je, schon wieder ein neues Beben. Langsam wird's unheimlich. Sid denkt, dass sein Magen-Darm-Trakt mal wieder ausflippt. Wow, entschuldige bitte. Ich glaube nicht, dass du das warst. Vorsicht! Im Eis tut sich ein großer Riss auf. Das könnte gefährlich werden. Was war das? Keine Ahnung. Bleib da! Ich komme zu dir. Oh nein. Jetzt bricht das Eis vor Manny. Eine große Gletscherscholle trennt sich ab und droht mit Manny, Diego und Sid in das Tal hinunterzustürzen. Ellie! Manny! Nein! Lauf zur Landbrücke! Auf der anderen Seite seid ihr in Sicherheit! Nein, Manny, nein! Wir treffen uns dort! Manny! Nein! Ellie, ihr müsst da weg! Lauf weg von da! Bringt euch in Sicherheit! Ganz egal, wie lange es dauert, ich finde euch! Die dicke Gletscherscholle rutscht die Schlucht bis ins Meer hinunter. Ein Teil des Gebirges hinter Ellie und Peaches richtet sich zusammen und löst eine gewaltige Steinlawine aus. Die beiden müssen fliehen. Oh, durch die Steinlawine entsteht eine Riesenwelle, die Manny und seine Freunde auf das offene Meer hinausträgt. Mom, das ist alles meine Schuld. Hätte ich doch nur auf ihn gehört. Peaches, es ist nicht deine Schuld, okay? Und wenn ich ihn nie mehr wiedersehe, ob wir uns doch als letztes gestritten haben. Hey, dein Vater ist das zäheste und dickköpfigste Mammut, das ich kenne. Er kommt zu uns zurück. Das verspreche ich dir. Ellie übernimmt die Führung aller Tiere, die jetzt das gefährliche Gebiet verlassen müssen. Das ist in der Panik, die ausgebrochen ist, nicht ganz einfach. Leute, bitte beruhigt euch! Bloß keine Panik! Warte, Mom. Wo ist Louis? Wir müssen ihn suchen. Na gut, schnell. Für Manny und die anderen sieht es ehrlich gesagt nicht gerade gut aus. Verzweifelt versuchen sie, die Scholle in Richtung Land zu steuern. Aber die Strömung ist zu stark und treibt sie weiter aufs Meer hinaus. Oh Mann, die Jungs können einem leid tun. Die brauchen mich! Wir müssen zurück! Kumpel, das Ding ist zu groß, wir können nicht wenden. Die Strömung zieht uns raus aufs Meer. Meine Mutter hat immer gesagt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, die sich verkleidet haben. War das, bevor sie dich ausgesetzt hat? Ja, stimmt. Aber der springende Punkt ist, auch wenn es mal richtig finster aussieht, leuchtet hinter jeder Ecke ein Regenbogen. Und danach kommt man wieder in ruhiges Fahrwasser! Na toll. Ein Unwetter bahnt sich an. Warum muss ich eigentlich immer dabei sein? Ruhiges Fahrwasser, Sid! Ich gehe mal kurz an Land zurück. Ellie und Peaches suchen immer noch nach Louis. Louis? Louis! Louis! Würstchen! Würstchen! Würstchen! Würstchen! Louis, wo steckst du? Komm schon, wir müssen hier weg. Hey, da oben am Gletscherrand, das ist er doch. Kommt er da nicht runter? Louis? Peaches! Louis, du musst springen! Nein, schnell, bring dich in Sicherheit! Wir gehen aber nicht ohne dich! Oh Gott sei Dank! Spring! Ich glaub's nicht. Er springt wirklich. Autsch! Jetzt rutscht er auf dem harten Eis in die Tiefe. Aber Peaches fängt ihn mit ihrem Rüssel auf. Danke, dass du mich geholt hast. Was soll denn das heißen? Man lässt doch einen Freund nicht im Stich. Na endlich. Los jetzt. Die Felswand rückt immer näher und schiebt uns ins Meer. Wir müssen rüber zur Landbrücke. Ein junger, wissbegieriger Vogel hat da eine Frage. Ja? Wenn Sie mit dem Rüssel Wasser trinken, schmeckt das dann nach Popel? Nein. Na gut, manchmal. Weiter! Das Unwetter auf dem Meer hat seinen Höhepunkt erreicht und die Jungs alle Mühe, bei dem Sturm nicht von der Scholle zu rutschen. Behaltet immer den Horizont im Auge! Ich weiß gar nicht, wo der Horizont ist! Halt mich! Wenn ich es nicht schaffe, such dir eine Frau und sag dir, dass ich sie liebe! Ja, ja, ich werde sie ausrichten. Aber erstmal verschwinde ich wieder von hier. Ach, die arme Peaches. Sie kann nur an ihren Daddy denken. Ich mache mir solche Sorgen um meinen Dad. Hör zu, wir finden ihn bestimmt. Bei diesem Tempo holt uns die Felswand nicht ein und wir sind im Nu bei der Landbrücke. Wir alle werden das überleben. Oh, endlich gibt es mal gute Neuigkeiten. Das Unwetter hat sich verzogen, aber die Jungs hat das ganz schön mitgenommen. Sie sind total erledigt. Wir treiben immer weiter weg von zu Hause. Ja, aber wir haben überlebt und wir haben immer noch uns. Es könnte doch viel schlimmer sein. Dieses Mal hat er sogar recht. Wir haben das Unwetter überstanden, die Flutwellen und einen Haufen fieser Meerestiere. Womit soll das Schicksal noch zuschlagen? Au! Zum Beispiel ein uraltes Zotteltier, was einem ganz schön auf die Nerven gehen kann. Denn in einem hohlen Baumstamm steckt die keifende Oma. Wehe, weckt mich, wenn ich nicht aufstehe. Wenn ich aufstehen will, dann... Hallo? Ah, was zum... Nix doch mal, ich will pennen. Oma? Du lebst! Und darf ich hinzufügen, dass wir uns ganz schrecklich freuen. Hey, Schwabe, kannst du mich mal hier rausholen? Woo! Hey, komm schon. Stell dir vor, ich wäre Nachtisch, das Sport an. Ich fasse es nicht. Sie hat das ganze Unwetter verschlafen. Ich habe sogar den Kometen verpennt, der die Einhörner ausgelöscht hat. Oma latscht ein paar Schritte zu weit und fällt von der Scholle ins Wasser. Ah! Danke, dass du mir ein Bad eingelassen hast, Sidney. Oma, gleich meine Pfote! Auf keinen Fall. Das ist mein erstes Bad seit Jahrzehnten. Trotz alledem schnappt sich Sid die Oma und holt sie auf die Scholle zurück. Was glotzt ihr Spanner denn so? Kann eine Lady nicht mal in Ruhe ein Bad nehmen? Die gucken ja, als wäre ich eine Weihnachtsgans. Wie hoch ist die Lebenserwartung eines Faultierweibchens? Die überlebt uns alle, das weißt du doch. Alte Zimtzicken leben am längsten. Manni kriegt langsam einen Wasserkollaps. Wie groß ist dieser dämliche Ozean? Wasser, überall. Aber kein Tröpfchen zu trinken. Ha, bis auf das Tröpfchen. Das schmeckt ja richtig. Wolfie! Precious! Mami, ruf nach dir! Precious! Komm her, Süße! Hey, Lady, hast du Precious gesehen? Wenn Sie damit das erfundene oder vielleicht auch verstorbene Haustier meinen, nachdem Sie dauernd suchen? Nein, habe ich nicht. Leute, seht mal, wo Vögel sind, da ist auch Land, stimmt's? Hey, mein Kleiner, komm mal her! Nein, warte, komm zurück! Komm zurück! Aber der Kleine, der gar nicht so klein ist, landet auf einem schwimmenden Eisberg, der ein Piratenschiff ist. Der Vogel ist nichts anderes als ein Spion des Kapitäns. Ganz, ganz fette Beute, mon Kapitän. 4 Passagiere brauchen nur noch gepflückt zu werden. Einer müffelt jetzt drin und der andere ist super pümmelig. Der Kapitän, Captain Utan, ist ein riesiger Affe und wohl auch zu Recht der Captain. In meinem Ozean. Welch schreckliche Wendung des Schicksals. Ich liebe diese schrecklichen Wendungen. Die Piraten kommen ja direkt auf unsere Jungs zu. Mann, oh Mann. Hoffentlich geht das gut aus. Habe ich Halluzinationen oder kommt der Eisberg da direkt auf uns zu? Ja, der kommt näher und es hört sich so an, als wären Tiere drauf. Juhu, wir werden gerettet. Ich höre Gelächter. Oh, muss wohl ein Partyschiff sein. Kurz bevor der Eisberg die Scholle erreicht, fliegen schon die ersten Enterhaken und bohren sich in der Scholle fest. Langsam legt der Eisberg längsseits an. Oh! Hey, die sehen flauschig aus. Ha, ich krieg das dicke Wollknäuel. Auch eine nicht ganz unattraktive Säbelzahntigerin befindet sich unter der Mannschaft. Sid knufft Diego mit einem Augenzwinkern in die Seite. Wow! Klar machen zum Verhexeln, Männer! Lass den Quatsch, Squint! Hey! Warte auf die Befehle des Captains! Ahoi da unten! Ihr könnt wirklich von Glück reden! Denn in diesen Gewässern wimmelt's nur so von Piraten, stimmt's, Leute? Nein. Ich bin froh, dass wir euch vor denen gefunden haben! Captain Utan, stehe zu Diensten. Das ist ja ein niedliches Äffchen. Hör mal, wir wollen keinen Ärger. Wir wollen nur zurück an Land. An Land? Auf diesen Müllhaufen? Meine Familie ist da. Wenn du vielleicht die... Deine Familie? Na, das ist ja vielleicht süß. Hoffentlich hast du dich verabschiedet. Es gibt nämlich kein Zurück. Gibt es wohl. Haben Sie das vergessen, Captain? Sie segeln die Piratenfjord und dann kommen mit der Strömung zurück. Dieser Verstand arbeitet blitzschnell. Danke, Mr. Flynn. Ich wusste ja, es gibt einen Weg nach Haus. Das kannst du vergessen. Es gibt nur das hier. Und hier gehört euer Schiff mir. Und schon wird die Scholle von den Piraten geändert. Obwohl die Mannschaft, die aus einem Hasen, einer Robbe und ein paar weiteren undefinierbaren Gestalten besteht, sehr harmlos aussieht, ist sie es aber nicht. Und jetzt überlasst mir euer Schiff oder fühlt den Schmerz. Was denn für ein Scherz? Nicht Scherz, Schmerz, She-Ra, fass! Ei, ei, Captain! Diego versucht aus der Umzingelung der Piraten auszubrechen, aber die Säbelzahntigerin She-Ra versperrt ihm den Weg. Fast hättest du es geschafft. Ich kämpfe nicht mit Mädchen. Mit einem Satz springt sie auf Diego und drückt ihn zu Boden. Jetzt weiß ich auch wieso. Oh nein, jetzt kriegt Manny einen Eisklotz auf den Kopf geknallt. Und das vom Captain persönlich. Als Manny etwas später zu sich kommt, sind er und seine Freunde an den Masten festgebunden. Diego begrüßt seinen alten Freund. Hey, Kumpel! Willkommen auf der Party! Morgen, Sonnenschein! Lass mich der Erste sein, der dir die Hand in Freundschaft reicht! Das ist dein Fuß! Dir entgeht aber auch nichts, mein Lieber! Was willst du? Ich wette, du fühlst dich verloren, verängstigt, verwirrt! Nein, so fühlt sich Manny nicht. Und als der Captain seinen Namen nennt, muss Manny sogar lachen. Captain Utan? Im Ernst? Dann schätze ich mal, dass dein Vorname Orang ist. Sehr einfallsreicher Name. Das ist witzig. Du bist ein witziger Kerl. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Findest du die hier ebenfalls witzig? Captain Utan fährt seine Krallen aus. Kapier ich nicht. Nein? Okay. Ich gebe dir ein bisschen Anschauungsunterricht. Der Captain streicht mit einer seiner scharfen Krallen über Sids Fell. Ich pieke mal kurz. Und dann gehe ich immer weiter nach unten. Und was vorher drin war, ist plötzlich draußen. Ich kapier's trotzdem nicht. Hör zu, so verlockend das auch ist, mich einem Affen, einem Osterhasen und einem dicken Wackelpudding anzuschließen. Ich passe. Niemand hindert mich daran, zu meiner Familie zurückzukehren. Ich tanze gleich am Bade mit deiner Leber, Kumpel. Oh, den kaufe ich mir. Ah. Diese Familie ist irgendwann nochmal dein Untergang. Erster Offizier, Ballast über Bord werfen. Ei, ei, Sir. Planke bereit machen! Planke bereit machen! Planke ist gleich bereit! Oh, weia, ich hab's geahnt. Jetzt sollte arme Sid über die Planke laufen und ins Meer stürzen. Oh nee, ich kann da nicht hinsehen. Au! Was? Soll ich jetzt schwimmen gehen? Das geht nicht. Ich habe doch erst vor 20 Minuten gegessen. Du kennst doch die Regel. Die ist bloß ein Mythos. Ach so. Also, wenn das so ist... Warte! Oh, Gott sei Dank. Wirf das Frauenzimmer auch mit rein. Hey! Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Kannst du mal ein Beispiel nehmen, Sidney? Oh, mein Gott, warte! Manny, schwing mich rüber zur Leine. Ja, ja, geht klar. Manny drückt den Mast so weit rüber, dass Diego die Leine durchbeißen kann, mit der sie gefesselt sind. Manny ist frei und steht nun dem Captain gegenüber. Oh, das wird jetzt spannend. Arm! Komm schon, Manni! Gib dem Affen Zucker! Captain Utan zieht den Säbel und schlägt auf Manni ein, der mit seinen beiden Stoßzähnen hervorragend parieren kann. Sieh dich mal an! 11 Tonnen Landrattenspeck! Hey, ich bin nicht fett, nur dick angezogen. Ja, mal schade, Dicker. Hätte ich gut gebrauchen können. Daraus wird nichts, Captain. Nein! Mit seinem riesigen und schweren Kopf rammt Manni den Hauptmast. Der stürzt um und zerteilt das Eisbergschiff in 2 Stücke. Unsere Jungs nutzen den Moment der Verwirrung und retten sich auf ihre Scholle. Nein! Nein! Meine Beute! Dadurch, dass der Eisberg im Meer versinkt, bekommt die Gletscherscholle Antrieb und entfernt sich ziemlich schnell. Haben die Jungs ein Glück. Zurückbleiben auf dem kläglichen Rest des Eisberges der frustrierte Captain und seine Mannschaft. Die haben unser Schlachtschiff versenkt. Was machen wir denn jetzt? Wir werden alle ertrinken. Du bist ein Meerestier, du Idiot. Oh. Da ist was dran, Sir. Soll ich meine weiße Seite hissen? Nein. Da. Moment, was ist denn mit She-Ra? Was soll mit ihr sein? Ja, was ist mit ihr? Möchte hier noch jemand Captain spielen? Gut. She-Ra ist ins Meer gestürzt und treibt ganz in der Nähe der Gletscherscholle unserer Abenteurer. Aber sie hat sie noch nicht entdeckt. Hey! Utan! Flynn! Ist hier jemand? Hier, halt dich fest! Nein, verzieht euch! Lieber trinke ich! Ganz wie die Lady wünscht. Manni packt sie mit seinem Rüssel und zieht sie auf die Scholle. Ich sagte doch, ich brauche eure Hilfe nicht. Gern geschehen. Ja? Lustig, unserer heutigen Crew anzuschließen? 2 Faultiere, ein Mammut und ein Säbelzahn? So fangen sonst nur schlechte Witze an. Wir haben dich gerettet. Damit bist du die Pointe. Mieze. Nenn mich nicht Mieze. Okay, mach ich nicht. Mieze. Wenn die jetzt knutschen, kotze ich. Hey, Moment. Nein. Ellie, Peaches und die anderen Tiere sind immer noch unterwegs. Aber langsam lassen ihre Kräfte nach und sie werden müde. Vielleicht sollten wir ein paar Stunden rasten. Danke. Nacht, Ellie. Auch Peaches will sich ausruhen. Allerdings hat sie eine merkwürdige Methode. Sie hängt sich kopfüber an einen Ast. In diesem Moment taucht ein Bekannter auf. Also das sieht man auch nicht jeden Tag. Ethan! Hi! Das war Absicht. Ich habe noch nie einen Mammut gesehen, das so schläft. Was? Nein, das hilft mir nur beim Denken. Hat doch was, wenn die Welt so auf dem Kopf steht, da kriegt man gleich den richtigen... Na, du weißt schon. Okay, das ist irgendwie schon seltsam. Und wie geht's dir so mit der ganzen Sache hier? Ganz ehrlich? Ich habe ein bisschen Angst. Okay, ich habe große Angst. Alles, was wir kannten, gibt's nicht mehr. Ich war auch ganz schön ängstlich. Ich meine, nicht gerade ängstlich, eher ein bisschen besorgt. Sag mal, wollen wir beide morgen zusammen gehen? Vielleicht kommen wir dabei auf andere Gedanken. Oh, du willst mit mir gehen? Naja, du hast mich heute Morgen fast platt gemacht. Und ich habe mir gedacht, viel schlimmer kann's eigentlich nicht werden. Nein. Oh, eins noch. Ist echt keine große Sache, aber du solltest diese Maulwurfratte in den Wind schießen. Louis? Ja, klar. Kein Problem. Kaum ist Ethan weg, kommt Ellie. Wow. Natürlich weiß sie, was in ihrer Tochter vorgeht. Da ist wohl jemand glücklich. Oh, Ethan ist toll, stimmt's? Baby, ich weiß, du hast ihn gern, aber lass dir von niemandem vorschreiben, wie du zu sein hast, ja? Ist gut. Kommst du rauf? Ich glaube, ich schlafe heute Nacht hier unten. Okay. Gute Nacht, Baby. Nacht, Mom. Gute Nacht, Dad. Ich schau noch mal zur Scholle rüber. Ah, Sid und seine Oma unterhalten sich. Oma, warum will uns unsere Familie nicht? Was ist denn falsch an uns? Ach, die halten uns für Versager, sind der Meinung, wir würden nichts hinkriegen. Also, jedes Mal, wenn ich wieder hierher komme, ist die Gletscherscholle wieder ein Stück kleiner geworden. Ob das jemandem aufgefallen ist? Doch, ich glaube Diego schon. Auf dem Ding schaffen wir es nie bis nach Hause. Tja, das hättet ihr euch vielleicht überlegen sollen, bevor ihr unseren Eisberg gekapert habt. Ja, aber nur um zu fliehen. Weichei! Also, Jammerlappen! Land! Ja, Land! Moment, was? Nicht sie! Da! Hä? Land! alle mein Paddeln! Paddeln! Ja, tatsächlich! Eine Insel! Und Sid hat auch schon einen Busch mit Beeren entdeckt. Essen! Oh, euch habe ich ja so vermisst! Seht mich an! Ich bin ein Schatten meiner selbst! Selbst schuld. Sid hat sich ein paar Bienen mit in den Mund gesteckt. Das kommt davon, wenn man so gierig ist. Okay, Mittagspause beendet. Wir müssen ein Floß bauen. Money. Wow, Shira hat wohl keinen Bock drauf. Oh ja, Shira versucht abzuhauen. Hol sie! Sie kann uns helfen, wieder nach Hause zu kommen. Shira! Es ist kaum zu glauben, was der alte Diego noch so drauf hat. Er holt sie doch glatt ein. Oder liegt es nur daran, dass er endlich ein weibliches Gegenstück gefunden hat? Lass mich los! Wo wolltest du denn hin? Diego hat Shira an einer Klippe gestellt. Als er hinunterschaut, weiß er, wo er ist. Der Piratenfjord. Unser Weg nach Hause. Tja, aber wie der Name schon sagt, Piratenfjord. Und die sind auch schon da. Unser Captain Utan. Er hält Streifenhörnchen als Sklaven und lässt sie schwer schuften. Das nennt ihr ein Schiff, ihr jämmerlichen Kreaturen! Los, ihr Wichtel, an die Arbeit! Beeilung, ihr wertlosen, wurmstichigen, erbärmlichen Exemplare von Haifras Köderfischen! Wie jetzt? Bis zum Sonnenuntergang habt ihr diesen Eishaufen seetüchtig gemacht, sonst knüpfe ich euch alle am Mast auf! Und, was denkt ihr? Diego fällt besonders der Strömungsverlauf auf. Sofort holt er die anderen. Gemeinsam beobachten sie das Piratennest. Drei Worte. Anti-Aggressionstherapie. Au! Ich meinte die Strömung. Diego hat recht. Das ist unser Weg nach Hause. Ja, das ist klasse. Blöd nur, dass wir kein Schiff haben. Und wie wir eins haben, da liegt es doch. Shira mischt sich in das Gespräch ein. Diego hat sie in einen hohlen Baumstamm eingesperrt. Wirklich, ein narrensicherer Plan. Ihr wollt den Piraten ihr Piratenschiff klauen? Ich sag's zwar nur äußerst ungern, aber unsere Gefangene hat nicht Unrecht. Ja, Leute, also... Psst, die Bäume haben Ohren. Poetisch ausgedrückt. Unsere Freunde werden von Streifenhörnchen beobachtet. Ob die irgendetwas vorhaben? Moment mal, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Hey, ihr kleinen Kerlchen. Hey, kommt mal her. Nein, nein, nein, keine Angst. Wir tun euch nichts. Wie wäre es, ihr und wir gemeinsam gegen die Piraten, hä? Hast keinen Schimmer, was ich gerade gesagt habe. Okay, Schiff. Ich haben will. Ja, das war wohl nichts, Tarzan. Mach dich nur lustig. Der hat mich schon verstanden. Ein Streifenhörnchen gibt Manni eine Banane. Oh, sieht er so ausgehungert aus. Oh, danke. Lass mich mal versuchen. Ja, tob dich aus, Sid. Okay, dann passt mal auf. Mi, mi, mi, mi. Fischers Faultier fängt frisches Maultier. Ha! Buga, buga, buga, buga. Buda, buda, buda, buda. Also, so wirklich möchte ich eigentlich nicht beschreiben, was Sid hier jetzt abzieht. Auf jeden Fall könnte man diese Art der Kommunikation auch als aggressiv bezeichnen. Das haben die kapiert? Naja, sie tuscheln miteinander. Ah, jetzt tritt wohl der Anführer hervor. Er scheint Sid verstanden zu haben. Ja, die machen mit. Klasse, wir befreien eure Kumpels und treten dann den Piraten in die Allerwertesten. Die Sonne geht bereits unter und ein Plan wird ausgetüftelt. Diego besucht die Gefangene und bringt ihr Wasser. Ruhig, Mieze. Wasser. Brauchst du dringend. Von dir brauche ich gar nichts. Schön, verdurste halt. Dann hast du es mir mal gezeigt. Warte. Ich trinke es. Danke. Weißt du, wenn du Danke sagst, klingt das wie Fall tot um. Ist ein Talent. Du bist ein ziemlicher Softie für einen Säbelzahntiger. Entschuldige mal, ich bin kein Softie. Klar, rein zufällig bin ich ein gnadenloser Killer. Diegolein, ich hab dir eine neue Korallenkette gemacht. Er verliert dich ständig. Ja, Langsam kapiere ich, warum du nicht in einem Rudel lebst. Hör mal, ich habe mich entschieden, das Rudel zu verlassen. Gratulation, Prinzess Böhnchen. Genau wie ich. Wirklich? Was? Nichts. Ich weiß nur, wie schwer es ist, alles hinter sich zu lassen, was man kennt. Oh, na toll. Wollen wir uns jetzt gegenseitig Zöpfe flechten? Witzig. Sehr witzig. Soll ich dir verraten, was uns beide unterscheidet? Ich würde niemals eine Kette tragen. Nein. Wir wollten vielleicht beide aus dem Rudelleben raus, aber ich habe nicht einen Rudel gegen das nächste eingetauscht. Ich habe mehr. Ach ja? Und es wäre? Eine Herde. Wo ist da der Unterschied? Wir sind füreinander da. Utan ist für mich da. Ich bin sein erster Offizier. Ach wirklich? Ich sehe überhaupt keine Suchtrupps. Du vielleicht? Weißt du, ihr könnt ihn nicht besiegen. Dein großer, pelziger Freund da drüben, der hat keinen Schimmer, mit wem er es zu tun hat. Ja, aber Utan auch nicht. Manni erklärt den Streifenhörnchen, wie sie vorgehen sollen. Der Plan wird bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Mach die Leinen los, aber halt sie fest, bis wir alle an Bord sind. Es erfordert präzises Timing von allen, wenn wir das Schiff kapern wollen. Wensling, von eurer Seite ist alles klar, ja? Das nehme ich mal als ja. Diego? Ich befreie seine Freunde. Sid und Oma? Tja! Leinen lösen! Tja! Gut, die Leinen lösen, aber so lange festhalten, bis alle an Bord sind. Wir verlassen uns auf dich, Sid. Klar? Jawohl, Sir. Bin voll bei der Sache, Sir. Keine Panik. Das machst du mit links, jetzt wo du Shira nicht mehr bewachen musst. Ups. Shira hat sich befreit und läuft bereits am Strand den Piraten entgegen. Wir müssen sofort loslegen. Wind, mach die Schotten dicht. Res, Anker lichten. Ei. Und Gupta, hiss die Flagge. Alter. Wir nehmen Kurs auf Rache, Jungs. Ich liebe Rache. Captain. Shira. Oh, ich bin erleichtert. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Das Mammut. Es wurde mit mir an Land gespürt. Was? Es ist hier? Hast du es aufgeschlitzt? Hat es um Gnade gewinselt? Nein, der Säbelzahn ging dazwischen. Ach, du bist eine echte Niete. Ich brauche Krieger. Und was habe ich, kleine Mieze, Katzen und Hoppelhäschen? Und eine Seerobotenkänguru. Mach den Säbelzahn kalt oder du überlebst es nicht. Und keine Ausreden. Ja, Captain. Doch. Mr. Squid? Alter? Du bist jetzt der erste Offizier. Johoho, mit einer Buddel vorum. Geht klar, Captain. Geh mir auf der Donner, Säbelzahn. Du hörst auf mein Kommando. Utan, hör zu. Er kommt und will ihn. Ein Signal ertönt. Und in der Ferne kann man eine Armee von Streifenhörnchen erkennen. Captain Utan lässt der Anblick aber völlig kalt. Er geht mit den meisten seiner Männer der Armee entgegen. Genau so soll es auch sein. Diego hat sich zur Höhle geschlichen, wo Utan die Streifenhörnchen gefangen hält und befreit sie. Oh, wie niedlich. Dankbar kuscheln sie mit ihm. Leute, das ist nicht nötig, wirklich. Ich hab euch auch sehr lieb, ja? Ah ja, und Sid ist jetzt mit Oma am Schiff der Piraten. Geh zum Schiff, mach kein Mist, geh zum Schiff, mach kein Mist. Leinen losmachen. Aber schön festhalten. Leinen losmachen. Aber schön festhalten. Leinen losmachen. Aber schön festhalten. Ah, oh, lecker Schmecker. Ja. Das hätte ich mir ja denken können. Sid entdeckt wieder einen Strauch mit Beeren und stürzt auf ihn zu. Oh. Sid, nein. Das ist eine Lotusbeere. Die haut dich von den Socken. Oh, bitte. Mit Beeren kenne ich mich aus. Nicht. Runterschlucken. Zu spät. Du weißt doch, ich kann Beeren einfach nicht widerstehen. Oh je. Sid sieht ziemlich wabbelig aus, als wäre sein ganzes Skelett aus seinem Fell gerutscht. Eieieiei. Erst als Utan und seine Mannschaft vor einem Mammut aus Blätterwerk stehen und plötzlich keine Streifenhörnchen mehr in Sicht sind, begreifen sie, dass das alles nur ein Ablenkungsmanöver ist. Inzwischen sind auch Manni und Diego am Schiff. Komm schon! Oh nein! Das war ein Täuschungsmanöver! Ich weiß! Ist das nicht großartig? Nein, du Geleehaufen! Oh. Die stehlen mein Schiff! Manni ist verzweifelt, was Sid angeht. Da bittet man dich um eine kleine Sache, Sid, und nicht mal das kriegst du hin. Guck dich an! Sid, kannst du mich hören? Wiedersehen! Sag doch was, Kumpel! Wow! Jetzt wird's aber Zeit. Utan und seine Mannschaft sind schon fast wieder zurück und... Hey! Das Schiff der Piraten treibt ab. Weg hier! Das Schiff! Komm, wir müssen es einholen, bevor es raustreibt. Entschuldigung, ich halte dich höher. Entschuldigung. Sag adieu, Mammut. Au! Adieu! Entschuldige, Kumpel. Ja. Ja. Ich komme, Sid! Ich bin da! Ich fang dich! Hab dich! Jetzt bist du dran, Mammut! Diego! Komm endlich! Während Manny und die anderen noch rechtzeitig auf das Schiff kommen, wird Diego von She-Ra verfolgt. Mit einem Sprung stoppt sie seine Flucht. Manny versucht, das Schiff an einer Felswand festzuhalten. Warum tust du das? Das verstehst du nicht. Ich habe keine Wahl. Du musst nicht so leben, She-Ra. Bei uns bist du in Sicherheit. Wir passen aufeinander auf. Diego, ich kann das nicht mehr länger halten. Diego? Komm mit uns. Komm mit mir. She-Ra nickt. Diego rennt los und springt im letzten Moment auf das Schiff. Aber She-Ra folgt ihm nicht. Sie wartet auf Utan, der auch versucht, auf sein Schiff zu springen. Aber She-Ra wirft ihm Eisklötze vor die Füße. Captain Utan rutscht aus und knallt auf eine kleine Eisscholle. Das Schiff fährt auf das offene Meer hinaus. Hey, die Streifenhörnchen kommen ja auch noch auf das Schiff. Wie? Mit großen Palmenblättern, die sie als Gleitschirm benutzen, segeln sie an Bord. Ha, raffiniert! Oma verabschiedet sich noch höflich von Utan. Leb wohl, Bananenfrescher! Danke für das Schiff! Der Affe der Affen gibt sich aber nicht so leicht geschlagen. Er bricht ein gewaltiges Stück Eis aus einem Eisberg und hat schon ein neues Schiff. Ihr Landurlaub ist vorbei! Bewegt eure jämmerlichen Kadaver wieder an Bord! Sofort nehmen die Piraten die Verfolgung auf. Aber zuerst knöpft sich Utan She-Ra vor. Utan, ich kann das erklären. Wenn das zu Ende ist, hängt an meinem Mast ein Tigerfell. Und es ist mir egal, von wem. Dieses Mammut hat mein Schiff kassiert, meine Beute und jetzt auch noch die Treue meiner Besatzung. Ich werde es vernichten und alles, was es liebt. An Land ist die Stimmung auch nicht viel besser. Nur Eddie und Crash nehmen alles nicht so ganz ernst. Louis wundert sich, dass die beiden so locker drauf sind. Darf ich euch mal was fragen? Wieso seid ihr eigentlich so gut drauf? Belastet es euch gar nicht, dass die Welt vielleicht bald untergeht? Soll ich ihm unser Geheimnis verraten? Mhm. Komm her. Wir sind sehr, sehr dämlich. Trotzdem, seid ihr nicht ein bisschen besorgt, dass vielleicht, wie soll ich sagen, euer Tod bevorsteht? Piep! Ach, dann gehe ich mal Peaches suchen. Was macht Ethan denn da? Er geht mit Peaches und den anderen Mädels in eine Höhle. Hey Leute, hier lang! Komm, das ist eine Abkürzung! Das bringt's voll! Kommt Mädels, amüsieren wir uns ein bisschen! Oh, wow, das ist ja voll cool! Als würden wir auf dem Kopf stehen! Echt unglaublich! Echo! Ist voll blöd, dass dein Igelfreund nicht hier ist, was? Du bist doch nicht mit ihm befreundet, oder? Ja, raus mit der Sprache, Peaches. Bist du nun mit dem kleinen Nager befreundet, oder nicht? Naja, Louis und ich haben schon mal zusammen rumgehangen. Aber ehrlich gesagt, richtige Freunde sind wir nicht. Keine Freunde? Plötzlich steht Louis vor der Gruppe. Damit hat Peaches nun wirklich nicht gerechnet. Louis! Erwischt! Ich hab's nicht Gut zu wissen. Louis, warte doch. Oh. Der haut sogar ab wie ein echter Loser. Hey, Peaches. Stress nicht rum. Du gehörst jetzt zu uns. Ja, stressen ist voll stressig. Okay, Mädel, wenn du Stress verbreiten willst, dann stress dich wegen deiner Haare. Oh nein, die Erde bebt wieder. Sieht so aus, als würden sich die Wände der Höhle zusammenschieben. Oh, ich mach, dass ich hier rauskomme. Leute, wir sollten schnellstens hier abhauen. Spinnst du? Das geht hier voll ab! Los, los, los! Das war knapp. Da haben wir alle noch mal Glück gehabt, dass wir hier rausgekommen sind. Alter, die Teams scheinen das mal richtig zu fahren. Yo, das war echt Wahnsinn. Hey, Peaches, komm mal wieder runter und hab Spaß. Spaß? Nennt ihr das Spaß? Ich hau ab. Jetzt mal ehrlich, sag bloß, du willst lieber mit deinem schrägen Wühlmaus-Freak abhängen. Und dafür das hier alles aufgeben? Ist schon schlimm genug, dass deine Familie zur Hälfte aus Opossum... Schlimm genug? Gar nichts ist schlimm daran, zu meiner Familie zu gehören. Mir gefällt's, Kopf über am Ast zu hängen. Und wenn ihr Genies normal seid, dann ist diese Spezies bald ausgestorben. Ach ja, ich würde sagen, deine Spezies ist vorher ausgestorben. Hoho, da bist du buff. Wir gehören doch zur selben Spezies, Mann. Was? Doppelt buff? Ich guck mal wieder zum Schiff rüber. Ah, Sid kommt wieder zu sich. Die Wirkung der Schnapperbeere lässt wohl nach. Hey, ich kann meinen Zeh schon wieder bewegen. Der große Schiri, die Pflaume, der Kleine hebt sie auf. Moment, ich kann auch wieder sprechen. So vieles war in mir lahmgelegt, was ich nicht sagen konnte. Wie zum Beispiel, hey, ich bin nicht tot! Ich schmeiß ihn über Bord und ihr sagt, es war ein Unfall. Ich bin dabei. Was ist mit dir, Diego? Diego! Hey, entspann dich, Kumpel. Der irre Captain und sein schwimmender Streichelzoo sind Geschichte. Komm schon! Wir sind endlich wieder auf dem Heimweg. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Kann ich essen? Kann ich schlafen? Hab mir vielleicht was eingefangen? Ich weiß genau, was du dir eingefangen hast. Fängt mit L an. Ja, Lepra. Nein, Sid, nein, du liegst um Haaresbreite daneben. Fängt mit einem L an und hört mit einem E auf. Aha, Läuse. Nein, Diego, mein Freund ist verliebt. Oh yeah, Liebe. Mit der Piratenbraut? Nein. Gib's doch zu, es hat dich voll erwischt. Komm schon, pack aus. So ein wilder Säbelzahntiger wie du. Und eine noch wildere Säbelzahntigerin wie sie. Nein, nein, nein, da liegt er komplett falsch. Weil du es leugnest, hast du mich verraten. Du bist verliebt, Miezekatze. Ei, ei, ei, was ist da? Ein verliebtes Ehepaar. Sehr erwachsen von euch, Jungs, sehr erwachsen. Oh, oh, das Schiff fährt an einer Landzunge vorbei und Nebel zieht auf. Hä? Diese Stimme. Oh nein, das sind die Sirenen. Mit ihren Stimmimitationen und Verwandlungskünsten locken sie die Schiffe an ihre Klippen und verspeisen dann die Mannschaft. Hey Leute, fallt bloß nicht darauf rein! Diego. Shira? Ich wollte so gern mit dir gehen. Sie ist wunderschön. Ich liebe Faultiere, die keinen Wert auf Körperpflege legen. Da bist du bei mir richtig, Baby. Oma! Komm zu mir, Oma! Hallöchen! Je runzliger die Rosine, desto süßer die Frucht. Oh, das gefällt Oma. Das gefällt Oma sogar sehr. Hä? Leute, Leute, ihr müsst mal ein bisschen... Oh! Entschuldigung, ich halte dich höher. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, oh, oh. Sag adieu, Mammut. Au! Adieu! Entschuldige, Kumpel. Ja. Ja. Ich komme, Sid. Ich bin da! Ich fang dich! Hab dich! Alter! Jetzt bist du dran, Mammut!

Leute, seht nur, wir sind gleich zu Haus. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich auch nicht. Bis auf die 6 oder 7 Mal, wo wir beinahe abgenippelt werden. Die Wanderung der Tiere zur Landbrücke ist fast vorbei. Schon bald haben sie das Ziel erreicht. Peaches hat ein richtig schlechtes Gewissen. Die Sache mit Louis tut ihr richtig weh. Ellie merkt natürlich sofort, dass was mit ihrer Tochter nicht stimmt. Was ist los, Liebling? Hast du schon mal was gesagt, was du nicht mehr zurücknehmen konntest? Geht es um Louis? Ich habe totalen Mist gebaut, Mom. Das ist okay. Sowas passiert. Süße Jungs können einen schon mal den Kopf verdrehen. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber Ethan war der Falsche. Aber du hast es gemerkt. Jetzt weißt du, was du Louis sagen musst. Was ist da los? Die Landbrücke. Sie ist weg. Wir sitzen in der Falle. Aber wir sollten uns doch hier mit der treffen. Was machen wir denn jetzt? Aha. Langsam nähert sich das Schiff unserer Freunde der Landzunge. Naja, oder vielmehr das, was von ihr noch übrig ist. Ellie! Peaches! Oh nein, die Landbrücke. Aber wenn sie weg ist, wie sollen wir dann... Sid! Nein, sie müssen auf der anderen Seite sein. Es gibt keine andere Seite mehr. Sie müssen ganz einfach da sein. Ellie! Peaches! Ich bin hier! Bitte, sie müssen da sein. Moment, habt ihr das gehört? Manny. Nein, ich hab was gehört. Daddy. Ist das... Peaches, das ist sie! Dad! Wir kommen, Süße! Rühr dich nicht vom Fleck! Daddy! Peaches! Was ist denn das? Bei allen Eisheiligen. Das neue Schiff von Captain Utan liegt am Ufer. Und er hat Peaches und Ellie in seiner Gewalt. Ja, willkommen zu Hause, Daddy. Lassen Sie mich los. Na, so ein Zufall. Wir haben gerade von dir gesprochen, Dicker. Gefällt dir mein neues Schiff? Ich habe es Süße Rache getauft. Oh, welch Surprise. Der Fang du jour. Ellie. Mir geht's gut. Au. Lass meine Tochter in Ruhe. Ist schon okay. Er will mich. Und er kriegt mich auch. Unser Dickerchen opfert sich für seine Tochter. Och, ist das rührend. Und so vorhersehbar. Komm und hole sie dir. Das Schiff liegt längsseits an und Manny geht rüber. Guten Tag, Freundchen. Erinnerst du dich an uns? Wir sind die Bösen. Na schön, lass sie laufen. Ich glaube eher nicht. Du hast alles zerstört, was ich hatte. Und diesen Gefallen erwidere ich jetzt. Nein! Och, jetzt haben sie Manny wieder gefesselt. Ich habe dich gewahrt. Stopp! Was sehen meine vereisten Wimpern da? Das ist ja Louis. Er ist einfach aufs Schiff gesprungen. Und hinter ihm am Ufer stehen all die anderen Tiere. Lass das Mammut frei! Würstchen? Oh, wer hat den Muskelprotz eingeladen? Louis nicht! Was macht er denn da? Das ist doch glatter Selbstmord. Keine Sorge, mit dem werde ich fertig. Wie niedlich! Ein Held! Mal sehen, was du von deinem Mut hast. Gupta, gib dem Kleinen deine Waffe. War nett, dich kennengelernt zu haben. Tänzchen gefällig, du Held. Dann geht alles so schnell, dass kaum jemand folgen kann. Louis schnappt sich einen großen Eisklumpen und knallt ihn Utan auf den Fuß. Ellie reißt sich von ihm los. Jetzt befreit sich auch Manny und stößt seine Bewacher zu Boden. Steht da nicht rum wie die Ölgötzen, schnappt ihn! Yeah. Oma geht zur Reling und schreit ins Meer hinein. Pressen! Hör doch mal mit dem ewigen Presses auf! Was ist denn das? Ein Wal taucht plötzlich auf und reißt sein riesiges Maul auf. Ja, ich würde sagen, den haben wir es gezeigt. Precious! Das ist ein Haustier? Die verrückte alte Schachtel ist doch nicht verrückt. Der Wal streckt seine Zunge raus und Oma spaziert ins Maul. Nein, die ist wahnsinnig. Wartest du auf eine offizielle Einladung, Roy? Nein, nein. Hoffentlich bereue ich das nicht. Während die anderen gegen die Piraten kämpfen, rutschen Oma und Sid in die Magen des Wales. Ach, das müffelt ja noch schlimmer als ich. Krüsches, stell deine Flossen auf 45 Grad Nord. Oma hat die Nase voll. Der Kampf auf dem Schiff wird immer heftiger. Shira rennt zu Ellie rüber, um sie zu beschützen. Da taucht der Wal mit Oma und Sid auf. Mit gezierten Wasserfontänen spült der Wal die Piraten von Deck. Wir müssen hier verschwinden. Lauft, ich bin hinter euch. Nein, ich bin direkt hinter dir. Dad! Auch das noch. Die Beben fangen wieder an. Oh Mann, ich hoffe, du schaffst den Kerl. Der Ozean ist nicht groß genug für uns beide. Keine Sorge, du brauchst nicht viel Platz, wenn ich dich erstmal platt gemacht habe. Durch das Beben wird die Scholle, auf der die beiden kämpfen, gelöst und rutscht einen Abhang runter. Ich hab's dir gesagt, Dicker, du hättest dich nicht mit dem Herrscher der See anlegen sollen. Es zahlt sich aus, viel zu wiegen, nämlich 11 Tonnen. Manny verlagert sein ganzes Gewicht auf den Hintern. Die Eisscholle schnellt empor und schießt Utan in die weite Ferne. Nein! Bon voyage, affiger Affe! Die Scholle mit Manny rutscht auf einen Felsvorsprung, hebt ab und fliegt aufs Wasser zu. Unglaublich! Der Wal taucht auf und fängt Manny mit seinem Maul auf. Hat jemand einen Wal bestellt? Ja, dann bist du wahrscheinlich Precious. Mission erfüllt, Oma, tja! Ha, von wegen, alte Leute sollen nicht mehr ans Steuer. Als der Wal am Ufer auftaucht, gibt es großen Jubel. Dad! Oh. Ach, Manny. Ich hab ja gesagt, dein Vater gibt uns niemals auf. Niemals. Dann kommen auch Sid und Oma heraus. Manny ist so richtig stolz auf Sid. Weißt du was, Sid? Du bist gar kein Versager. Oh, wirklich? Wirklich. Du bist ein Held. Und du auch, Oma. Danke, Lady. Und willst du mich immer noch bei eurer räudigen Crew dabei haben? Und ob. Willkommen in unserer Herde. Und Peaches ist besonders stolz auf ihren Freund Louis. Hey, du. Wahnsinn, dass du das für mich getan hast. Danke. Jemand hat mal gesagt, komme, was da wolle. Ein Freund lässt man nicht zurück. Vor lauter Süßholzraspelei fallen mir gleich die Zähne raus. Wenn ich welche hätte. Tja, schön und gut. Aber hier bleiben könnt ihr doch nicht. Unser Zuhause ist futsch. Wo sollen wir denn jetzt hin? Dann gehen alle auf das Schiff und fahren hinaus ins Ungewisse. Nein, nein, nein, nein, nein. So ist das gar nicht. Schon wenig später steuern sie Land an. Hier ist alles wunderbar. Keine Beben, viel zu essen und vor allem keine bösen Piraten. Wow, ich kann's kaum erwarten, mir hier alles anzusehen. Ja. Entschuldigung. Dad. Wenn ihr zwei das Schiff verlasst, erwarte ich, dass ihr euch amüsiert. Huh? Bist ein mutiges Kerlchenwürstchen. Moment, was? Ihr habt mich schon verstanden. Zieht ruhig los und erkundet die Gegend. Geht dahin, wohin der Tag euch führt. Aber vor Sonnenuntergang seid ihr wieder zurück. Eine Stunde nach Sonnenuntergang? Aber keine Minute später. Geht klar. Hab dich lieb, Daddy. Ach, ist das süß. Oh, die Teenie-Gruppe kommt zu Peaches und Louis. Hey, ist es okay, wenn wir mit euch abhängen? Klar. Hab ihn schon immer gemocht. Louis, der Held. Voll der Tapfere. Sie ist nicht mehr mein kleines Mädchen. Ihr werdet beide damit klarkommen. Denke schon. Weißt du, Sidney, du hast hier eine sehr nette Familie. Eine richtige Familie. Ja, ich hab echt Glück. Ach ja, ich liebe es, wenn es ein Happy End gibt. Da wird einem so richtig warm ums Herz. Naja, aber auch nur ums Herz. Alles andere schlottert an mir vor Kälte. Also ich glaube, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich will nach Haus ins Warme. Und ich werde bestimmt nie wieder hierher kommen. Oder vielleicht doch.